heute eine Sondersendung, da ich ein neues Mikrofon habe und ich es unbedingt ausprobieren muss. Ich hoffe natürlich, dass mir auch Kritiken zuteil werden und hoffentlich nur positive, da sich jetzt hoffentlich meine Stimme etwas besser anhört und das angenehmer für euch sein wird. So, was gibt's Neues beim Podcast? Und zwar, ich habe mich jetzt bei iTunes registriert. Ihr könnt mich dort abonnieren. Und zwar über den Button auf der rechten Seite, wo oben steht iTunes One Click. Ist ja ganz klar. Und ich möchte mich noch bei Peter bedanken für die Kritik. Ich habe nämlich vergessen, den Link für die Hohlkugeltheorie online zu stellen. Und es wird in Zukunft immer so sein, dass wenn wir irgendein Thema bearbeiten, wo es auch einen Internetauftritt dazu gibt, dass ihr dann den Link unter Links findet. Also da gibt es dann eine Rubrik zu unserem Podcast und da werden dann immer die aktuellen Links aufgelistet werden. So, morgen ist Seppi dran und wir hören uns dann am Montag wieder, hoffe ich. Nee, Mittwoch. Schauen wir mal. Bis dann. Ciao.